1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4, 3 Stunden Musik. Ich hoffe natürlich, dass ich hier halbwegs den richtigen Soundtrack zu dieser angenehmen sommerlichen Nacht oder diesem sommerlichen Abend erwischt habe. Aber ich denke mal, vorsichtig, Pi mal Daumen geschätzt, ein paar ganz gute Tracks sind dabei. Wenn ich so auf die abgelaufene Woche zurückblicke, dann war das für mich persönlich eine Woche, in der ich mich sehr stark um die alte deutsche Krautrockband Popol Vuh gekümmert habe. Nicht ohne Anlass, denn es gibt eine Doppel-CD von Popol Vuh mit Klassikern aus der Vergangenheit und ganz zeitgenössischen, überragenden Remixen. Und auch vor dieser Sendung heute soll das Phänomen Popol Vuh nicht ganz Halt machen. Es geht los mit einem jungen japanischen Producer, der heißt Yosa. Aus seiner Mars Volta EP hier zunächst der Titel Green Wall. Frauen. Ich mag den Track. Er stammt, ich habe es eben gesagt, von dem jungen Japaner Hyosa. Mars Volta hat nichts mit der amerikanischen Band zu tun, augenscheinlich zumindest. Mars Volta EP, darin sind 3 Tracks versammelt und dieser hier, Green Wall, den kann ich mir eigentlich auch gut in deiner, in eurer Feriendisco vorstellen. Stimmt doch, ne? Ferien stehen vor der Haustür, also wenn ich jetzt nicht völlig weltabgekehrt, abgewandt bin, da müsste das eigentlich so sein. Achtung! 1 Live 4. Mehrfach Plays hier am späten Sonntagabend in dieser Show sind eigentlich eher selten, aber in diesem Fall muss ich gestehen, dass ich diesen Titel von der offensichtlich aus Berlin kommenden Produzentin Mathilda bereits in der letzten Woche gespielt habe. Er heißt Protea und ist der Titeltrack ihrer aktuellen 12er, die vor 14 Tagen erschienen ist, mit zwei hervorragenden Remixen, die aber eben nicht so ganz an das Original heranreichen, das einmal mehr zeigt, welche kosmische Ausstrahlungskraft von dem Instrument Harfe ausgeht, sei es nun die akustisch gespielte Harfe oder in diesem Fall die elektronische Harfe, die Mathilda hier durch den Track schlingern lässt, gewissermaßen. Der nächste Artist kommt aus den USA. Er heißt bürgerlich Ernest Green und sein Künstlername Washed Out, wenn ich den mal so übersetze, wie es vielleicht naheliegend wäre oder ist, dann heißt das so viel wie ausgewaschen, ist ein gutes Stichwort für die heutige Sendung und darüber hinaus für eine ganz gewaltig angewachsene Szene von Musikern, von Musiken, die eben ausgewaschen klingen, im Sinne von körperlos, konturenlos, was jetzt überhaupt nicht negativ gemeint ist, eine Form von Elektronik-Pop, in dem die Stimmen mit vielen Hall- und Echo-Effekten unterlegt sind, die Beats so ein bisschen nach hinten rücken und so regelrechte Soundwellen erzeugt werden, ohne dass die Tracks an Pop-Appeal verlieren würden. Dieser Washed Out hat ein überragendes Album gemacht, das ich heute noch ins Spiel bringen möchte. Zunächst mal seine Single, die heißt Eyes Be Closed, also geschlossene Augen. Und weil diese Musik auch immer so leichte Shoegazer-Effekte hat, und da stelle ich mal, dass die Augen nicht nur geschlossen sind, sondern eben auch nach unten zu den Schuhen gehen. Die Gesangsmelodien bei Washed Out haben mich hier und da an die Shoegazer-Band Ride so ein bisschen erinnert. Wir hören die Single erstmal hier im Love Lock Remix von Washed Out und kommen dann im Verlauf der Sendung auch noch zum Album von Washed Out. 1-3-4. Before we go any further, ladies and gentlemen, also bevor wir weitergehen, bleiben wir hier noch so ein bisschen im Bereich Slow Dancing. Aber ganz so harmonisch wie eben kann es natürlich nicht ewig weitergehen. Dieser Track von hinten durch die Brust ins Auge mit vielen synkopischen Figuren. Exi heißt der Track. Darling Farah ist ein junger amerikanischer Produzent mit seiner Exi-EP. Aber dieser Titel hat was. Darling Farah. Baby. Wunderbar. Der eben gehörte Amerikaner Darling Farah aus Detroit schielte mit der Aufnahme, die ich gespielt habe, für meine Begriffe doch sehr mächtig über den sogenannten großen Teich nach England in Richtung der großen oder größer werdenden Familie der sogenannten Orbisonesken. Das sind die Typen in England, die sich so um Joy Orbison und seinen unheimlich fluschigen Synthesizer durchfluteten Haus scharen. Und dazu gehört natürlich auch George Fitzgerald, dessen Silhouette EP ich bereits in der letzten Woche allerdings mit einem anderen Titel spielte. Die ist wiederum großartig geraten. Neben dem Titeltrack gibt es die gerade gehörte Nummer Reset, wunderschöner Breakstep von George Fitzgerald. Diese Nummer stammt von Gang Cullis aus Southampton in England. Ein Typ, der durch den Ghost Poet in die Arme von Giles Peterson getrieben wurde und folgerichtig In Your Gut Like a Knife, seine aktuelle EP, auf dem Brownswood Label veröffentlicht. Diesen Ghost Poet spiele ich heute auch noch und zudem wird er auch in dieser Woche zu Gast bei uns bei 1 Live sein, am Mittwoch, das kann ich vielleicht schon mal vorweg schicken, im Plan B. Just a dream. Eine wunderbare Band ist das, die wir hier gerade gehört haben. Ihr Album Die, also wie der deutsche Buchstabe D, erschien bereits Ende Mai, aber ich habe in dem Fall wirklich ein bisschen geschlürt und das Album leider erst 3-4 Wochen später gehört. White Denim ist die dazugehörige Band aus Austin, Texas. Die Zeiten, wo man mit dieser Stadt in Texas automatisch Bands und ihre Bluesmusik assoziiert, sind längst vorbei. White Denim beherrschen gleichwohl sehr coole Blues-Nummern, aber ihr Album geht wie bereits die Vorgänger weit über dieses Genre hinaus. Da sind Dub, Folk, Jazz-Effekte, sehr athletische Stücke, fantastisch. Hier sogar so ein bisschen in Richtung Tropical World Music gedreht, der Track, den ich gerade von White Denim gespielt habe. Und davor haben wir eine kleine Skizze gehört, wenn man so will. Eine von zahlreichen. Ich habe gar nicht genau gezählt. 18, 19, 20 Tracks mögen drauf sein auf dem neuen, insgesamt zweiten Album des Briten Zombie. Was ist das für ein verrückter Kerl? Vor ein, zwei Jahren etwa geisterte noch der auch von mir häufig ins Spiel geworfene Begriff Wonky durch die insbesondere britisch geprägte Musiklandschaft. Wonky steht für schief, verschroben. Und tatsächlich gab es eine Reihe von Künstlern, die die Grenzen zwischen Dubstep, Downbeat und Hausmusik aufbrachen und zu abenteuerlichen musikalischen Resultaten kamen mit Sounds, die auf billigsten alten Computern zelebriert wurden, Arpeggios, also Synthesizer-Keyboard-Läufe, die spielerisch über die Taktmaße hinausgingen und beim Hörer verwirrende Zustände schaffen konnten. Zombie war schon immer jemand, der seinen Tracks eine unheimliche Kürze gab. Das ist auf diesem Album nicht anders, aber die Titel sind so ein bisschen, wirken so ein bisschen eingedampft, milder, von weiter weg kommend. So ein bisschen introvertierter insgesamt das Album, aber so großartige Tracks, dass ich natürlich heute Nacht auf dieses Album Dedication von Zombie zurückgreifen werde. Jetzt habe ich doch schon ein bisschen viel erzählt hier, will mich vielleicht im Moment kurz fassen. Wenn es jetzt um die deutsche Krautrock-Gruppe Popol Vuh geht, deren Kopf Florian Fricke im Jahr 2001, also vor 10 Jahren etwa, verstorben ist. Die Gruppe erlosch mit seinem Tod, existierte seit 1970 und damit verbunden dem ersten Album Affenstunde. Florian Frickes Musik war zunächst dominiert durch seinen Moog 3 Synthesizer. Später fächerte sich das Ganze auf, sehr stark, auch teilweise in Richtung World Music, Ambient Klänge und mit immer verschiedenen Musikern ging Fricke durch die Jahrzehnte, machte auch eine Reihe von Soundtracks für den Filmemacher Werner Herzog und dessen Filme mit Klaus Kinski in den Hauptrollen. Eine wunderschöne Musik, bei der einem so biblische Sprüche oder Zitate einfallen wie der Spruch über die Vögel: sie sehen nicht, sie ernten, aber sie sind eben, sinngemäß heißt es zumindest so, sie sind trotzdem da. So war das auch mit den Tracks von Popol Vuh, die nie irgendwo hindrängten oder irgendwie eine Zuspitzung formulieren wollten, sondern die einfach aus dem Nichts kamen und im Nichts auch wieder verschwanden, eine hohe spirituelle Kraft hatten. Großartige Remixe, großartige Originaltracks, jetzt gerade veröffentlicht. Das Ganze nennt sich Revisited and Remixed 1970 to 1999. Damit ist natürlich die Zeitspanne der Tracks gemeint. Und auf der Remix-Seite finden wir Thomas Fehlmann mit einer überragenden Arbeit, Bearbeitung des Popol Vuh-Titels Schnee. Yeah. 4. Ich möchte an dieser Stelle für etwas mehr als 2 Minuten die bisherige Landschaft weitgehend elektronischer Klänge mal so ein bisschen auseinanderreißen zugunsten eines Mannes aus Kanada, dessen Lo-Fi-Alben ich seit Jahren wirklich über die Maßen schätze. Er veröffentlicht nicht umsonst auf dem Kultlabel Sub Pop, diesem amerikanischen Label. Sein Name ist Chad Van Galen. Das neue Album heißt Diaper Island und daraus möchte ich einen wirklich bezaubernden Lo-Fi Country Blues spielen. Hier ist Chad Van Galen mit Heavy Stones. Peaceful. Electro Goes Space. Come Truth heißt dieser Mann. Zumindest nennt er sich so. Galactic Melt ist das Debütalbum des Amerikaners. Ein echter kosmischer Kurier der Neuzeit. Wir bleiben in etwa in dieser Richtung mit ausgewaschenen Klängen. Washed Out, zu Beginn der Sendung schon mal erwähnt, der Amerikaner Ernest Green. Hier mit einem Track aus seinem Album Within and Without soeben erschienen. Bye.

Dieser ravige Ausreißer kommt von der britischen Band The Japanese Popstars, die derzeit, wenn nicht in aller, so doch in vieler Leute Munde ist, mit ihrem insgesamt zweiten Album Controlling Your Allegiance, das vor wenigen Tagen erschienen ist und für meine Ohren so klingt wie eine wirklich ausgesprochene Optimierung all dessen, was in den letzten, sagen wir einfach mal Pi mal Daumen, rund 20 Jahren an englischen Dancefloor-Acts durchaus auch in Stadien auftreten konnte. Alles also zwischen Prodigy, Underworld, dazu eine gute Dosis French Electro, ohne die es natürlich nicht geht, und sogar Ansätze von Kraftwerk, altem deutschen Krautrock oder alter deutscher Elektronik, wenn man so will. All das hier wirklich fantastisch auf den Punkt gebracht. Dazu mit zwei Stimmen. So, wenn man das Album hört und sich nichts Böses denkt, plötzlich schluckt man und denkt, verdammt nochmal, da singt ja jemand wie Robert Smith, der Cure-Sänger, und tatsächlich, er ist es dann auch leibhaftig, genauso wie wir hier gerade John Spencer leibhaftig im gerade gehörten Track gehört haben. Ein oder womöglich auch noch sogar zwei Sätze zu dem davor gehörten Act. Ein Amerikaner namens Memory Tapes, der, das muss ich gestehen, erst in 12, 13 Tagen das von mir ausschnitthaft gespielte Album Player Piano veröffentlicht wird. Dieses Player Piano kann man übersetzen oder entspricht der oder dem so, nee, der heißt es wohl, der Pianola. Das ist ein selbstspielendes Klavier, das es schon sehr lange gibt. Aber ich habe mir vor der Sendung fest vorgenommen, hier nicht die Mechanik oder die Prozedur zu erklären, wie dieses selbstspielende Piano funktioniert. Da breche ich mir nämlich wirklich alle Füße bei, obwohl ich schon alle denkbaren Artikel über dieses wirklich für mich immer noch rätselhaft wirkende Instrument gelesen habe. Man kann als Pianist auf dem selbstspielenden Klavier bestimmte Figuren oder Melodien, die man in einem höllischen Tempo spielen möchte und von dem man weiß, das schaffe ich nie eins zu eins mit meinen Händen, das kann man auf dem selbstspielenden Klavier so einstellen, dass das eben in besagtem höllischem Tempo dann gespielt wird. Und zwar von selbst. Dieses Instrument gibt es schon viel, viel länger, als irgendwelche Programmierungen das möglich machen könnten. Aber wie gesagt, geheimnisvolle Geschichte. Der Amerikaner Dan Deacon benutzt es sehr häufig. Und dieser Mann hier, Memory Tapes, den ich eben gespielt habe, nach meinem Klangempfinden eigentlich gar nicht. Warum er sein Album Player Piano nennt, dann das muss für mich erstmal offen bleiben. Zumindest gilt auch für ihn, was ich schon zu Washed Out gesagt habe, großartige, sehr episch in der Soundbreite angelegte Songs mit leichten Beach Boys Gesangssätzen hier und da. Fantastisches Album. Deshalb habe ich es schon mal vorgezogenerweise hier gespielt. So. Ausrufezeichen nach all dem, was ich hier gesagt habe. Das ist die Koreanerin Nakion aus ihrem Album, das aus zwei Ausrufen besteht, nämlich O, Ausrufezeichen, A, Ausrufezeichen. Hier ist Nakion. 1-2-4, Ladies and Gentlemen, wir sitzen hier in diesen Minuten gerade im Original Dubstep Train, im Zug, wenn man so will. Zwei Tracks aus einer Compilation, die mir gut gefällt. Party-esk sägen die Tracks daher, haben aber auch schöne trans-atmosphärische Breaks. Diese Compilation habe ich zuletzt schon vorgestellt. Doppel-CD plus eine Mix-CD von Genetics. Dubstep Onslaught heißt das ganze Teil. Beiträge von Nero und hier White Lotus. We'll be right back. Das bitte ich zu entschuldigen. Hier ist mir was schiefgelaufen. Das macht aber hoffentlich nichts. Ich kann es mir im Moment noch nicht erklären. Sorry for that. Ganz kurz, sorry für die Panne. Ich kann mir das nicht erklären. Hier ist irgendeine CD außer Betrieb. Plötzlich gerade, vielleicht bin ich blöd an irgendeinen Regler gekommen. Ich weiß es nicht. Es tut mir wirklich leid. Wir hören hier den Dead Boy, Here for You, davor Code 9. Und davor sollte in voller Länge laufen Digo mit einem neuen Track. Ich versuche das gleich nochmal. Und davor, auch das soll nicht verschwiegen werden, ein Track aus dem Subtract-Album selbst betitelt. Wir haben hier auf 1Live um 24 Uhr die Infos, bevor es dann weitergeht mit 1Live 4. Bis dahin möchte ich noch einen Titel aus dem jetzt erscheinenden neuen Album des UK-Rappers Wiley spielen, das ich sehr physisch finde. In den Raps extrem präzise, aber das kennt man ja nicht anders von ihm. Mit Witz, Engagement, mit Tracks, die so ein bisschen sich in R&B nach hinten hin reinlegen, aber die meisten der Tracks in 140 Beats pro Minute. Also dem klassischen Dubstep-Grime-Tempo. Eigentlich ein sehr unspektakuläres Album ohne viel Brimborium. Aber ich finde es ganz, ganz große Klasse. Wiley 100% Publishing heißt es. Hier kommt ein Titel daraus, der heißt Up There. Esky Boy, A-listed. I look at life from a different aspect. Vacation, I won't be back yet. I got plans that I wanna see work, so I go full steam ahead with no backspin. It's true, we all wanna pay rise. It come to my attention when I had a long look into a blue, not grey sky. Paved the way, but now I gotta make mine. Take time, become a little more patient, save life, bake the cake right. I'm a worker, won't be told different. Go round the clock, no night is a late night. I'm sure of the new balance, and I got more of the new talent. You wanna see on your TV, so you're gonna see them and you're gonna see me. You're gonna see me. Don't wanna look back. Look back. I'm gonna take a forward, like a forward step. I know that four-way takes to be right up there with the best. With the best. Don't wanna look back. Look back. I'm gonna take a forward, like a forward step. I know that four-way takes to be right up there with the best. With the best. Right up there with the best. With the best. Right up there with the best. Yes. I know that four-way takes to be right up there with the best. With the best. Right up there with the best. With the best. Right up there with the best. Yes. None of us are getting any younger. Let's face it, the pressure I'm under is way above me. One day you can hate me, but the next day you can love me. I wanna meet in the middle, fair dues. I didn't have to share food, I was in a fair mood. I've never been a I don't care dude, but if they ain't good, I don't care dude. If life's a journey, I'll travel it. Some days arrive, I can't manage it. But I still stand 6 foot tall. Brick by brick like a 6 foot wall. I reflect cause I'm 10 years away from my best of. That greatest hits, more songs than animals in pet shops. Keep going to the check spot, yeah. Don't wanna look back, look back. I'm gonna take a forward, like a step. Forward step. I know that four-way takes to be right up there with the best. With the best. Don't wanna look back, look back. I'm gonna take a forward, like a step. Forward step. I know that four-way takes to be right up there with the best. With the best. Right up there with the best. With the best. Right up there with the best. Yes. I know that four-way takes to be right up there with the best. With the best. Right up there with the best. With the best. Right up there with the best. Yes. When I strap my limits, I strap for the whole nation. Occupation, Grand Federation. Nobody wants this sound in the limelight. Oh well, too late, Grand to the station now. Playing loud, you hear it, blah blah. Whitey's a one-man band with a drum on my back. Only one man can be called a godfather. Life on a drama, woke up today like, oh, oh. Can't see no one around, I'm alone. If I drop dead now, I'm on my own. Pushed everybody away, I'm like, oh. Then I came up with a silent flow. Got money in my brain, F them, let's go. Cause I'm never gonna win it if I'm sitting at home picking my nose, staring at the walls like, oh. Whitey's a pro. Don't wanna look back, look back. I'm gonna take a forward, like a step. Forward step. I know that four-way takes to be right up there with the best. With the best. Don't wanna look back, look back. I'm gonna take a forward, like a step. Forward step. I know that four-way takes to be right up there with the best. With the best. Right up there with the best. With the best. Right up there with the best. Yes. I know that four-way takes to be right up there with the best. With the best. Right up there with the best. With the best. Right up there with the best. Yes. Ein Track der britischen Foreign Beggars zusammen mit dem niederländischen Produzenten Vato Gonzalez, der Badman Rhythm. we've been doing this thing since day. Time to hype up the crowd and away from the moment when the DJ press play. 1-1 baseline, hit up your chest. It's a bad man thing, and that's how we stay. We got so many styles, too many flex for them to come deep with. I can lick you on a Monday, drop an acapella, and you still wouldn't come near the deepness. So listen now. Jump, you best ask how high. And then reach for the sky, hands in the air. The beat sounds live, that's how we roll. So just let me know if you wanna reload. You best come with it. Eins live. Vier. Okay, ich bin kein sonderlich großer Freund von sogenannten Sendelöchern, wenn also plötzlich etwas abbricht und nichts ist zu hören. Sehr wohl interessant finde ich ein bewusst arrangiertes Schweigen, eine Stille. Aber das war eben nicht gemeint. Aber noch schlimmer als Sendelöcher sind totgeschwiegene Sachen, also einfach Totschweigen. Deshalb möchte ich nicht diesen Track von Digo, den ich da immerhin zumindest angespielt hatte, so wegwischen. Markiert er doch immerhin ein neues Album von ihm, bei dem ich nicht ganz sicher bin, wann es erscheinen soll. Not in My Disco ist der Track, den ich hier noch einmal ins Spiel bringen möchte. Zur Erinnerung, Digo werden einige von euch zumindest sicherlich kennen als eine Hälfte des Duos For Hero. muss gestehen, und da bin ich vermutlich nicht der Einzige, mir kommt dieser Titel extrem bekannt vor, so als hätte ich ihn vor etlichen Jahren schon einmal gehört. Aber ich habe einfach nicht die Möglichkeit gefunden, mich durch die komplette Diskografie von Digo oder auch 4Hero durchzuhören, um das jetzt zu verifizieren. Dieser Titel, der hier im Hintergrund anrollt, kommt von Daryl Stay, heißt My Groove im Vincenzo Remix und markiert einen von insgesamt 4 Tracks, die es digital only nur zu erstehen gibt, beziehungsweise die so veröffentlicht werden. Das Hamburger Poker Flat Label veröffentlicht seit einiger Zeit eine Reihe von Tracks, nicht nur, aber eben auch nur digital, und siebt gerade die besten aus, um sie zumindest hier als 4-Track Digital EP anzubieten. Selected Files Best of Poker Flat. Daraus Daryl Stay mit My Groove im Vincenzo Remix. Von dem Australier Mick Newman habe ich vor geraumer Zeit zwei, möglicherweise sogar drei unterschiedliche Tracks in relativ kurzer Zeit gespielt. Allesamt Hausnummern, die ich sehr prägnant fand mit guten Basslines. Es gibt seit 12, 13 Tagen eine neue 12er von diesem Australier. Die heißt Machine Love. Sie haut mich nicht so komplett um wie einige Vorgängertracks, die ich da erwischt habe. Aber von den drei Tracks würde ich zumindest diesen hier, Recorded in the Garage. Allein der Titel ist ja im Grunde schon sehr sympathisch. Garage ist immer gut. Den würde ich gerne spielen. Recorded in the Garage. Hier ist Mick Newman. I feel. Antworten zu spielen. Mick Newman erlaubt einen Querverweis auf die anstehende 1Live Plan B Woche, innerhalb derer all denen, die Lust haben, illustre Gäste begegnen werden, begegnen können. Am morgigen Dienstag TV on the Radio, einen Tag später am Mittwoch der britische Rapper nigerianischer Abstammung Ghost Poet, der im Februar bereits mit seinem Album Peanut Butter Blues and Melancholy auf dem hier in letzter Zeit häufiger erwähnten Brownswood Label gelandet ist und in Bezug auf seinen Rhyme-Flow im Grunde das komplette Gegenteil dessen ist, was ich ebenso versucht habe, holzschnittartig über Wiley zu sagen. Der Ghost Poet ist so ein bisschen schlurig, lose, erzählerisch, aber trotzdem mit einer faszinierenden Ausstrahlung, die nicht weniger, und das völlig zu Recht, so ein bisschen an den Rhyme-Flow und auch vom Akzent her passt das ganz gut, an Roots Maneuver erinnert. Den Ghost Poet möchte ich gleich ins Spiel bringen. Beide zusammen, Ghost Poet und TV on the Radio, spielen morgen am Dienstag in der Live Music Hall. Bevor ich das tue mit dem Ghost Poet, noch einmal ein kurzes Piece, eine Skizze aus dem neuen Zombie-Album, das heißt Dedication. every baby. Shit. Round and round we go. When's it gonna stop? I ain't been paid and I ain't got a lot, but it's us against whatever, baby. Us against whatever, baby. Shit. You know what's up? Knocks on the door and the volume's up. I'm giving up, but you're right there. Missing eyes and a flick of air. Told me once, told me twice. Falling deep with sound of eyes. Just came up for a tasty bite, but didn't get full, so life's alright. You like the light, I like the dark, so us combined and the twisting apart. Got no carbon, my heart is beating, fleeting. It won't stop for the rain or shit. In on the sheet and staring silent, peacefully. House keep burning, we don't care. It's in the air. Love is heat, not over there. Round and round we go. When's it gonna stop? I ain't been paid and I ain't got a lot, but it's us against whatever, baby, baby. Yeah, us against whatever, baby, baby. Yeah, round and round we go. When's it gonna stop? I ain't been paid and I ain't got a lot, but it's us against whatever, baby, baby. Us against whatever, baby, baby. Love you like chicken soup, some biscuits and lemonade. Sometimes my heart's deaf, it must need a hearing aid. But I can see much clearer now, bit like the Esky boy. Love's like a shooting star, amazing like asteroids. Captured in Polaroids, black and white. You always get my best side, I'm praying for the best side. It's you and I, wear things like pork pies and eat things like pork pies. And see things like others don't, maybe because you're by my side. Round and round we go, when's it gonna stop? I ain't been paid and I ain't got a lot, but it's us against whatever, baby, baby. Us against whatever, baby, baby. Round and round we go, when's it gonna stop? I ain't been paid and I ain't got a lot, but it's us against whatever. Der Ghost Poet. Es gibt in Tibet einen Berg, der sehr ungewöhnlich in die Landschaft eingebettet ist. Ich sage das nicht, weil ich diesen Berg mal bereist habe, im Unterschied etwa zu dem Bergsteiger Reinhold Messner, der sogar vor etlichen Jahren, wie ich gelesen habe, eine Genehmigung hatte, diesen Berg zu besteigen, davon aber letztlich, aus Gründen, die ich nicht exakt kenne, abgesehen hat. Womöglich hat eine Rolle gespielt, dass dieser Berg Kailash genannt, nach meinem Wissen der heiligste Berg schlechthin in Tibet ist und er möglicherweise religiöse, spirituelle Gefühle hier vor Ort nicht verletzen wollte. Ein Track, der um diesen Berg kreist, den möchte ich jetzt spielen und damit komme ich zurück zum Thema Popol Vuh um Florian Fricke und dem neuen Album, am neuen natürlich immer in Abführung, das als Doppel-CD daherkommt, auf der einen CD, der Planetzeit betitelten CD, mit Tracks aus der originalen Popol Vuh-Geschichte aufwartet und auf der zweiten Cosmiczeit betitelten CD mit Remixen kommt. Einen hatte ich ja bereits von Thomas Fehlmann gespielt. Entschuldigt bitte, da bin ich gerade mit dem Finger an mein Mikrofon gekommen. Jetzt hören wir ein Spätwerk von Florian Fricke bzw. Popol Vuh aus Ende der 90er Jahre. Popol Vuh mit einem sehr cineastischen Titel Kailash Last Village. Thank you.

Ladies and Gentlemen, wir befinden uns im letzten Track dieser Show 1 Live 4, die in gut 4 Minuten Geschichte sein wird. Dieser Titel stammt von Deadbeat aus seinem Album Drawn and Quartered. Davor ein aus meiner Sicht wirklich unfassbares sonisches Abenteuer, wenn man so will, von Mika Vainio. Einige von euch werden ihn möglicherweise kennen als Mitglied des finnischen Duos Pansonic, ehemals Panasonic. Und dieser Mika Vainio hat einen Remix angefertigt für die schon mehrfach erwähnte Popol Vuh Doppel-CD Revisited and Remixed 1970 to 1999. Nachtsschnee im Mika Vainio Remix. Davor hatte ich einen Titel gespielt, der wie der wiederum davor liegende Titel thematisch ebenfalls beim Thema Tibet andockte. Bereits Mitte der 90er Jahre ist der Brite Toby Marx alias Banco de Gaia hingegangen und hat den letzten Zug in die Hauptstadt Lhasa betreten, im übertragenen Sinne, musikalischen Sinne gewissermaßen, Last Train to Lhasa von Banco de Gaia aus Mitte der 90er Jahre. Das sind die Tracks, die waren ja teilweise überlang, soweit sie uns passiert sind hier in den letzten Minuten. Ich will mich ganz kurz bei dir und euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe und Gute wünschen für die anstehende Woche. Bleibt bitte gesund, kommt gut durch und ich freue mich natürlich, wenn wir uns hier bei Gelegenheit dann wieder hören. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute, ciao. Thank you.